Arbeitsmarkt, Herzensthema der SPD. Der Wert der Arbeit ist doch vor allem das Thema der SPD, der Arbeiterpartei. Merkwürdig, dass sie nun schon seit ein paar Jahren mit in der Regierungsverantwortung ist, aber trotzdem noch die, ursprünglich ja von ihr eingeführten, Reformen der Agenda 2010 so nachhaltig wirken. Eigentlich müsste die SPD doch schon längst effektiv gegengesteuert haben. Die Sozialdemokraten sind aber derzeit vor allem auf Sinnsuche. Die Wähler laufen ihnen weg, weil sie sich mit ihren Sorgen oft nicht mehr bei der SPD aufgehoben fühlen. Früher verliefen die Konfliktlinien in der Gesellschaft einfach klarer. Auf der einen Seite die linken Kräfte in der Politik, die Umverteilung von Besitz forderten. Auf der anderen Seite Christdemokraten und Liberale, die tendenziell auf die freie Marktwirtschaft setzten. Heute ist die Welt komplizierter geworden und damit auch die Frage, für was die SPD steht. Die Trennlinien verlaufen nicht mehr nur zwischen Reich und Arm, sondern auch zwischen jenen in der Bevölkerung, die man zu den Gewinnern der Globalisierung, der Digitalisierung, der Automatisierung zählen kann. Weil sie mehrere Sprachen beherrschen, flexibel, weltoffen und mobil sind. Und auf der anderen Seite jenen, die sich durch diese Megatrends abgehängt und durch die Beschleunigung der Welt überfordert fühlen, sich mehr mit der eigenen Region und der Herkunft identifizieren als der globalen Community und befürchten, diese Identität zu verlieren. Die aber, die sich selbst zu den Verlierern zählen, finden sich in verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. In der Mittelschicht ebenso wie an den unteren Rändern. Und das macht es schwierig für Politiker, ihnen die Sorgen zu nehmen. Mit ihrem klassischen Instrument der Umverteilung kommen die Sozialdemokraten nur noch sehr begrenzt weiter. Deshalb erstarkt gerade im strukturschwachen Osten des Landes die AfD, während die etablierten Volksparteien an Zustimmung verlieren. Allen voran die SPD. Dieser Konflikt, also die Frage, wie man Globalisierungsängstliche beruhigt, die befürchten, unumkehrbar abgehängt zu sein, ist auch einer, der den SPD-Politiker Hubertus Heil seit seinem Amtsantritt im März 2018 umtreibt. Die neuen sozialdemokratischen Herzensthemen, schrieb der Berliner Tagesspiegel kürzlich, seien auch Heils Herzensthemen. Stimmt das? Ist er der Mann, der die SPD mit neuen Ideen wieder relevanter machen kann? Ich bin nach Berlin gefahren, ins Regierungsviertel, um mit Heil darüber zu reden. Schließlich ist er der höchste Verantwortliche für Arbeit im Land. Es ist ein kalter Wintermorgen Mitte Februar 2019. Der Bundesarbeitsminister hat zugesagt, mir für dieses Buch seine Sicht der Dinge zu schildern. Im Frühjahr 2018 hatte ich schon einmal die Gelegenheit gehabt, in der Talkshow Hart aber fair mit ihm über die Frage zu diskutieren, ob der Gesetzesgeber eigentlich genug tue, um gerade die Schwächeren am Arbeitsmarkt zu schützen. Damals, hinter den Kulissen, hatte ich das Gefühl bekommen, dass es sich lohnen würde, ihn ausführlicher zu befragen. Eben auch, weil er in weiten Teilen der SPD als neuer Hoffnungsträger gilt. Der Tag, für den wir uns zum Interview verabredet haben, liegt denkbar ungünstig. In der Woche zuvor hat der 46-Jährige das wichtigste Projekt seiner bisherigen Zeit als Minister vorgestellt, die Grundrente. Heil wird damit vereinfacht gesagt dafür sorgen, Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, sei es in Niedriglohnjobs oder als Soloselbstständige, sei es indem sie ihre Verwandten gepflegt haben, sollen im Alter mehr als nur die Grundsicherung haben. Aus SPD-Perspektive ist die Idee eigentlich genial, denn sie bietet Antworten auf beide Megathemen, für die die Partei stehen muss. Die Frage, wie man durch Umverteilung soziale Spaltung stoppt. Zum Beispiel jene gesellschaftlichen Konflikte, die derzeit aus den steigenden Mietpreisen erwachsen. Und auch die Frage, wie sich Globalisierungs- und Digitalisierungsverängstigte beruhigen lassen könnten, um so vielleicht in Teilen der Wählerschaft dem Zuspruch für die AfD zu begegnen. Jetzt, 3 Tage nach der Ankündigung, ist der Medienrummel um Heil riesig. Alle Zeitungen wollen ihn interviewen. Noch am Vormittag ist nicht klar, ob unser Gespräch trotzdem stattfinden kann. Doch es klappt. Heil kommt schnellen Schrittes den Gang entlang, während er einmal durchschnauft und sich das Jackett glatt zieht. Im Konferenzraum muss er sich noch kurz sammeln und nachfragen, worüber wir noch einmal reden wollten. Doch dann ist er mit dem Kopf ganz schnell dabei. Das drängendste Thema gleich am Anfang. Die Mittelschicht spürt ein Abrutschen, sie hat Zukunftsängste. Was sagt der Minister dazu? Heil muss nicht lange überlegen. Für solche Fragen liegen die Antworten in den Köpfen von Berufspolitikern parat. Er sagt, dass nicht die gesamte Mittelschicht abrutscht, aber er spürt, dass sich diese Abstiegsangst in der Mitte breit gemacht hat. Und es verläuft ein immer breiter werdender Riss durch sie zwischen oberer und unterer Mittelschicht. Sorgen macht ihm vor allem der untere Teil der Mitte. Damit meine ich jene, die in früher abgesicherten Berufen arbeiteten, Paketboten zum Beispiel. Das sind fleißige Leute, die sich abmühen und stolz darauf sind, aber die in vielen Fällen den Glauben an den Staat verloren haben, weil sie trotzdem finanziell nicht auf einen grünen Zweig kommen. Für diesen Teil der Bevölkerung, sagt er, ist das selbstbestimmte Leben durch eigene Arbeit in eine Schieflage geraten. Und das, so Heil, muss sich dringend ändern. Wir müssen aufpassen, dass uns ein Teil der Gesellschaft nicht abdriftet. Kürzlich, erzählt er, ist er in Sachsen unterwegs gewesen, Bautzen und Görlitz, und hat mit Bürgern gesprochen. Da war ein wahnsinniger Frust zu spüren, sagt er. Die Leute haben gesagt, ihr Politiker, ihr habt doch gar nichts mehr für uns übrig. Ein Einfallstor für Populisten natürlich, aber vielleicht auch eine Chance für die SPD, wenn sie jetzt glaubhaft machen kann, mit Maßnahmen für all jene an den unteren Rändern und in der Mitte eine sozialere Politik gestalten zu können, gerade durch Großprojekte wie die Grundrente. Wenn die SPD dem Wert der Arbeit wieder auf die Sprünge hilft, so denken viele in der Partei, dann kann dieser positive Wandel auch die Partei selbst wieder in die Spur bringen und der alten Dame vielleicht wieder zur alten Volksparteistärke bei Wahlen verhelfen. Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte kürzlich in einem Interview, dass die SPD den Wert und die Würde von Arbeit stärker als alle anderen Parteien im Blick hat. Weil wir dafür sind, dass Deutschland auch im Wandel ein starker Industriestandort mit guten Arbeitsplätzen bleibt. Das muss sie aber eben auch transportieren. Bessere Arbeitsbedingungen schaffen, Zukunftsängste bei Arbeitnehmern abbauen durch höheren Mindestlohn und Grundrente, kann das tatsächlich auch der SPD helfen? Hubertus Heil reagiert jetzt beim Gespräch, darauf angesprochen, überraschenderweise ein wenig ungehalten. Er schüttelt energisch den Kopf. »Ich habe bei meiner täglichen Arbeit doch nicht immer den Wahltermin im Kopf«, sagt er, »sondern ich will den Alltag von Menschen verbessern.« Als er wenige Tage zuvor das Konzept für die Grundrente vorstellte, hat es ihn sogar ein wenig geärgert, dass es Reaktionen gab wie »Das sei endlich wieder SPD pur«. Heils Verärgerung über diese Reaktion liegt vermutlich darin begründet, dass Kritiker ihm vorwarfen, er wolle Umverteilung von der Mitte nach unten betreiben. Dass er, anders ausgedrückt, Facharbeiter verschreckt, die ihr Leben lang in die Rentenkassen eingezahlt haben und nun befürchten, am Lebensabend nicht mehr herauszubekommen als jemand, der keine Ausbildung absolviert und sein Leben lang in Niedriglohnjobs gearbeitet hat. Für Hubertus Heil ist das aber kein Widerspruch. Er sagt, dass er Politik für die Facharbeiter ebenso wie für jene machen will, die am unteren Rand des Sozialstaates stehen. Eine gerechtere Verteilung will er erreichen, indem er die Bedingungen in Frage stellt, mit denen jemand in die Gesellschaft hineingeboren wird. Eine gerechtere Teilhabe am Wohlstand unseres Landes ist notwendig. Dafür brauchen wir mehr Tarifbindung, fairere Staatsfinanzierung und bessere Bildungschancen, unabhängig von der sozialen Herkunft. In Deutschland aber ist der Besitz so ungleich verteilt, sagt Heil, dass Kaufkraft zur sozialen Frage geworden ist. Vor allem natürlich das Wohnen. In den Großstädten findet momentan eine Segregation nach Stadtteilen statt. Menschen mit niedrigen Einkommen werden an die Ränder gedrängt. Was aber hat er konkret getan, um dafür zu sorgen, dass die Menschen im Land wieder mehr am Wohlstand beteiligt werden, sich weniger um ihre Zukunft sorgen müssen? Heil fängt an aufzuzählen. Er hat die flexible Teilzeit gesetzlich begrenzt, die Kapowatz-Verträge. Arbeitgeber dürfen ihren Angestellten seither nicht mehr so viel Flexibilität abverlangen. Die Arbeitszeit, die pro Monat abgerufen und bezahlt wird, darf also nicht mehr so stark schwanken wie bisher. Er hat auch dafür gesorgt, dass die sogenannten MIDI-Jobs ausgeweitet werden. Ein Zwischending zwischen Mini- und Vollzeitjob, bei denen man jetzt bis zu 1.300 Euro im Monat verdienen kann, ohne als Angestellter die volle Abgabenlast tragen zu müssen. Er hat zusammen mit Familienministerin Franziska Giffey ein Gesetz erlassen, durch das Alleinerziehende mehr Geld in der Tasche haben. Das ist ein Beispiel für ein Gesetz, das gerade der unteren Mittelschicht hilft, sagt er. Und welche Baustellen will er als nächstes angehen? Er und seine Partei, sagt Heil, wollen einen höheren Mindestlohn und die Grundrente, um die Menschen auf den unteren Stufen der sozialen Leiter zu stützen. Für die Mittelschicht aber, sagt er, sei das Wichtigste, das er erreichen will, mehr Tarifbindung in den Unternehmen. Die Flucht aus der Tarifbindung ist ein Riesenproblem in vielen Branchen. Im Einzelhandel, in der Altenpflege, im Friseurhandwerk, bei Lagerarbeitern und Paketboten. Eine Branche, die ihm in diesem Zusammenhang besonders viel Kopfzerbrechen bereitet, sagt Heil, sei der Einzelhandel. Eben deshalb, weil hier nur so wenige Unternehmen noch Tariflöhne zahlen, dass auch Fachkräfte, klassischer Mittelstand, zur flexiblen Jobgestaltung gezwungen werden und damit immer weiter abrutschen. Eine andere Branche, in der er dringend die Arbeitsbedingungen verbessern möchte, sagt er, die Altenpflege. Schließlich, sagt der Minister, wenn die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dass viel zu wenige Menschen Pfleger werden möchten, dann leiden nicht nur die Pfleger selbst unter der Arbeit, die ihnen über den Kopf wächst, sondern das ganze Land, dessen Alte und Kranke kaum noch versorgt werden können. Er will deshalb dafür sorgen, dass es in der Pflegebranche allgemein verbindliche Tarifverträge geben soll. Also solche, an die sich alle Anbieter halten müssen und nicht nur jene, die Mitglied im Arbeitgeberverband sind. Erst einmal in der Altenpflege, sagt er, danach vielleicht in weiteren Branchen. Die Frage ist, wie viel solche allgemein verbindlichen Tarifverträge wirklich bringen. Die Erfahrung in Branchen, in denen es diese gesetzliche Verpflichtung schon gibt, zeigt, auch dann halten sich besonders sparbewusste Unternehmen nicht unbedingt daran. Schlupflöcher finden sich fast immer. Genutzt werden sie zum Beispiel in der Branche der Reinigungskräfte, wo schon seit Jahren ein verbindlicher Tarifvertrag gilt. Das zeigt etwa das Beispiel eines Subunternehmens, das im Auftrag der Berliner Verkehrsgesellschaft die U-Bahnhöfe sauber hält. Die Angestellten der Gebäude- und Verkehrsmittelreinigung GmbH und Co. KG putzen laut einem Bericht in der Zeit vom Oktober 2018 tapfer die teils stark verdreckten Stationen. Sie wischen Urinlachen weg, entfernen Fäkalien, Drogenspritzen und Tierkadaver. Sie tun das auch nachts und am Wochenende. Dafür erhalten sie laut einem Bericht in Vollzeit netto rund 1.500 Euro. Ihr Arbeitgeber aber, ein Subunternehmer der BVG, wende alle Tricks an, um sich nicht an den Tarifvertrag halten zu müssen. Sonntagszuschläge würden teils nicht gezahlt, der vorgeschriebene Urlaub faktisch nicht gewährt, die Anschaffungskosten für obligatorische Arbeitskleidung vom Lohn abgezogen. Ich sehe hier ein ganz praktisches Umsetzungsproblem. Darauf nämlich, dass ein Unternehmen sich an eine solche Allgemeinverbindlichkeit bei den Tarifen nicht hält, müsste ja die zuständige Aufsichtsbehörde, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, erst einmal aufmerksam gemacht werden. Es braucht Whistleblower. Mitarbeiter, die sich wehren und deren Mut groß und deren Atem lang genug ist, sich vor einem Arbeitsgericht zu wehren. Weil aber so viele das nicht tun, nicht tun können, nützt manchmal das schönste Gesetz im Alltag nichts. Heil hat viele weitere Ideen. Egal auf welche abgerutschte oder prekäre Wirtschaftsbranche ich ihn anspreche, er scheint sie schon auf dem Schirm zu haben. Zum Beispiel die Paketzusteller. Anfang März 2019, nach unserem Gespräch, kündigt er in einem Interview an, er wird mit einem neuen Gesetz dafür sorgen, dass demnächst nicht mehr die Subunternehmer, sondern die Auftraggeber wie Hermes, Amazon und Co. dafür verantwortlich sein, dass die Fahrer am Ende der Kette wirklich den Mindestlohn erhalten. Es soll eine Nachunternehmerhaftung her, vergleichbar jener in der Baubranche. Dass diese allerdings im Alltag nicht wirklich den Betroffenen hilft, hatte unsere Recherche am Bau ja gezeigt. Betroffene, die um ihren Mindestlohn betrogen werden, müssen sich selbst durch die Instanzen kämpfen, rechtlich gegen jedes einzelne Glied der Kette nacheinander klagen. Allerdings, bei den Paketzustellern sind die Vergabeketten in der Regel deutlich kürzer als am Bau. Insofern könnte dieser politische Plan also wirklich etwas bringen. Jedenfalls, sofern sich Heil damit gegen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier durchsetzt. Der CDU-Politiker verkündete Ende April, er sei gegen Heils Pläne, per Gesetz für bessere Arbeitsbedingungen bei Paketboten zu sorgen. Altmaiers Argument? Es ist jetzt nicht die Zeit für neue Belastungen der Wirtschaft. Im Hinblick auf die von mir geschilderten Missstände klingt das ziemlich kurzsichtig. Beim Gespräch im Ministerium schließt Hubertus Heil seine Ausführungen mit einem Ausblick ab, der, wenn man ihm glauben darf, dann doch positiv ist. Die Digitalisierung der Arbeit, erwartet Heil, wird der Mittelschicht deutlich mehr nützen als schaden. Bis 2025, so die Prognose, von der das Arbeitsministerium ausgeht, wird sie zwar 1,3 Millionen Arbeitsplätze verschwinden lassen, gleichzeitig aber werden 2,1 Millionen neue Jobs entstehen. Das stellt uns in der Politik aber auch vor eine Aufgabe, sagt er. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die betroffenen Menschen entsprechend umgeschult und qualifiziert werden. Heil hat recht. Die Menschen im Land für den Arbeitsmarkt der Zukunft fit zu machen, ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Die Frage ist, ob er sich mit dieser Idee in der Bundesregierung durchsetzen kann. Ich denke vor allem an die Kräfte in der Union, die sich zuletzt vehement auch gegen andere Vorstöße Heils gestellt haben. Denn was den Arbeitnehmern im Land nutzt, kostet meistens die Wirtschaft Geld. Bundeskanzlerin Merkel stemmte sich mit aller Kraft gegen Heils Pläne zur Grundrente, Wirtschaftsminister Altmaier gegen die Nachunternehmerhaftung für Paketdienste. Die Millionen von Arbeitnehmern im Land, im Niedriglohnsektor wie in der Mittelschicht, müssen hoffen, dass der Arbeitsminister seine Pläne für den Arbeitsmarkt umgesetzt bekommt.